Ich bin Tibor, der Fuchs aus der Gas. Barfuß auf dem Pflaster, mach gern meinen Spaß. Rote Haare, wild im Wind. In Neuss kenn mich fast jedes Kind. Ohne Eltern groß geworden, ist die Straße mein Zuhaus. Zwischen Mauern, Rauch und Dieben kenn ich mich gut aus. Die Knie voll Staub, ich kenn jeden Stein, jeden Gang. Bin ziemlich flink und ganz bestimmt nicht bang. Neuss ist mein Zuhause, mein Herz schlägt für die Stadt, vor deren Toren die Belagerung begonnen hat. Ich lach dem Hunger frech ins Gesicht, denn aufgeben, das kenn ich nicht. Ich renne und springe über Dächer geschwind wie ein Schattenkind im Wind. Neuss hält Stand, Neuss hält durch, gegen feindlich Macht. Ist nicht minder unter den Männern, Frauen und Kinder. Draußen ein Heer wie ein schwarzes Meer, doch Neuss bleibt tapfer und schließt die Tore fest und schwer. Sie stehen vor den Toren, Soldaten viel wie Sand, doch wir halten zusammen, fest Hand in Hand. 4000 Herzen schlagen hier drin eng zusammengerückt bei Brot und Sinn. Die Nächte sind kalt, der Magen bleibt leer, doch wir teilen gerecht, das zählt viel mehr. Ich kletter im Dunkeln, schleich mich nachts ins feindliche Zelt. Ein Sack voll Mehl ist mehr wert als das Gold dieser Welt. Mein Herz klopft laut, mein Schatten fliegt über der Stadt, wenn ich zurückkomm mit Korn im Sack, lacht selbst der, der sonst nichts mehr hat. Ich seh wie Mauern. Tobt und schreit vor Wut, doch die Zeit ist ihm nicht gut. Der Winter kommt, sein Heer wird schwach, doch wir halten aus, unser Mut bleibt faul. Dann kommt die Hilfe wie Morgenlicht, der Feind zieht ab, er bricht uns nicht. Die Glocken läuten, ich lach und schrei, Neuss lebt, Neuss lebt, wir sind frei. Sommer alt, doch mein Herz ist mutig und niemals kalt. Nicht Schwerter, nicht Gewalt, nicht Macht und Geld. Am Ende zählt nur, dass man zusammenhält.